Mit Thomas Guntermann herzlich willkommen. Vollsperrung der Gegenwart, J'adore Fassbinder, Haute Couture, Spreizung zwischen Leonard Cohen und H1N1-Virus. May God bless and keep you always, may you stay forever young. Der fromme Glückwunsch von Bob Dylan ist in anderer Hinsicht multimediale Wirklichkeit. Die retrospektive Rezeption als kontaminierte Blutkonserve der Gegenwart. Edgar Liebkis sprach- und soundoptimiertes Sucking Blood charakterisiert den omnipräsenten kulturellen Retrobezug als gegenwärtige Zwangsernährung. Der inhaltliche Bezug, der ist freilich verloren gegangen. Die Hülle des Bezugs, die muss reichen für die Simulation. Willkommen in der Post-Anything-Generation, dem ewigen Unentschieden zwischen Lebenden und Toten. Sucking Blood von Edgar Liebki. Das ist Sucking Blood. Ein Film aus der Zone später Kapitalakkumulation. Ride it on out like a bird in the skyways. Ride it on out like you were a bird. Fly it all out like an eagle on a sunbeam. Ride it on out like you were a bird. Erstes Kapitel. Das der verschütteten Gesichter. Ein Herzinfarkt. Eine Pressekonferenz. Was ist das? Deutschland? Elektrizität plus RTL. Ein Film lebt von seiner Idee. Jetzt seit der Droge das Loch im Nacken. Thema? Spätkapitalismus. Einmal gestorben und zurück. Donnerstag. 27. Oktober, Dornhaldenfriedhof, Stuttgart. Wie der Wagen vorbeirast. Die ganze Murnau-Scheiße. Wie ein bescheuertes Kind auf dem Dreirad. I've been in my mind. It's such a fine line. Hämmert Neil Young. 30 Jahre. Das ist der Dreck, aus dem wir sind. Dieselben Fressen. Halt die Klappe! Im Traum war ich ein Hund und lief mit Hunden. And I'm getting old. And I'm getting old. Nicht schön. Eher eine kurze Langsamkeit im Gehirn. Wie die Nacht kam aus tausend anderen versauten Tagen. Falsch wie eine Reklame. Heimat, deine Sterne. Das ist Sucking Blood. Ich kriege ich im Leben nicht geschminkt. Unsere Sängerin, die scheiße aussieht. Tageslicht durch ein Loch in der Chanel-Tüte. Hat ihr Gesicht perforiert. Ein Film aus der Zone später Kapitalakkumulation. Hier, lutsch mal, dann hast du was von jetzt lang vorbei ist. 14 Nächte. Mit der Handkamera gedreht. Chanel-Tüte. Folgt er dem hier. Druck wachsender Entfernung. Zwischen Blut und Tauschwert in Deutschland. Achtung! Achtung! Achtung, das ist kein Test. Hier spricht das Kommando. Letzte Schäden des zentralen Nervensystems. Sagt denen, die brauchen noch viel mehr Deformation, damit ihr beschissenes Paradies nicht abkackt. Auf Englisch. This is a German movie. Das Ganze normal. This is a German movie. Normal. This is a German movie. Donnerstag, 27. Oktober. It starts with a car and a hi-hat at 100 BPM. Nach Osten. Die Toten kratzen dich im Kofferraum. It's been a long time since I rock'n'rolled. Die Toten fahren einfach weiter. Die ganzen Jahre ohne Ende. Einfach weiter. Gas geben. Bis die A2 erstes Stück Nacht hängt. Been a long time. Been a long time. Unmögliche Ausfahrt am stillgelegten Teilstück. Blinkzeichen, die schon ihre Profile erhellen. Man weiß, die Nacht wird kurz. Die Toten brauchen Nachschub. 10 Liter, Schnelle 2-3 Gigs. Minimum. Man bekommt nämlich nie alles heraus. Physik. Die Toten haben studiert. Die Toten sind immer hungrig. Das war die Baustelle, Mann. Das war die Baustelle. Blech. Es bleibt der Gesang von Gras und Erdreich. Trotzdem, Tote sind teamfähig. Sie wissen, was spät ist. Ein Feldweg. Links, rechts, Getreide. Leuchtend rot vom letzten Licht. Die Toten sind Cineasten auf Entzug. Praktisch immer. Ton? Läuft. 9:22 Uhr. Abend. Über Landleitung. Darunter die ersten Lichter von Kam. Ihr alter Krankenwagen hat eine Schneise in das immer noch schwach strahlende Rot des Kornfelds gerissen. Wuchtig, glattflächig ragt der Bug eines weißen Diplomat B. Die Toten fahren Opel. Letzte Bassdrum. Aus 1 Meter Tiefe. Sonst stille Nacht. Die Toten heißen Margit, Franz und Gudrun. Let me get it back. Let me get it back. Baby, where I come from? Erster Tote steigt aus zum Kornfeld. Ich komme aus Brockdorf. Ich aus Buchenwald. Ich von der Bavaria. Kamerad, was wollen wir trinken? Wenn du willst, kannst du die Fresse halten. Die beiden Leichen auf dem Rücksitz. Tillröckchen. Blue Jeans mit Hakenkreuz und Peace-Zeichen. Groß. Eine Hand auf einem Bein. Finger langsam wie Flügel aus einem Kokon löst die Dunkelheit ihre Starre. Been a long time, been a long time. Been a long, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely time. Yes. Mach das weg! Ich lauf. Aber nicht zu Fuß. Mon amour, Carmen. Die Sau hat getroffen. Im Senegal, da klopft das Herz vom Vattenfall. Ich liebe das Gefühl von Strom in der Luft. Du hast es versaut. Ach, die Hauptrolle. Ich halte mein Leben nicht mehr aus. Nur nachts, Franz, nur nachts. Heimat, deine Sterne, Frau Vorsitzende. Darf ich Ihr Jude sein? Im schönsten somnambulen Uferton der Schigulla. Da. Heimat. Siehst du? Deine Sterne. Wie scheiße es dir geht. Die braucht was. Wenn ihr mich fragt. So ausreichend habe ich seit dem Gymnasium nicht mehr gekotzt. Na, guten Morgen, Hunde. Ein Geräusch. So, das Summen von Starkstrom. Langsam wie gegen einen Widerstand drehen sich ihre Köpfe wie ein einziger. Mundöffnung, Augen. Die Toten starren sehnsüchtig hinüber zum warmen Fanglicht der Baumärkte, mit denen in der Ferne die Stadt Kamen beginnt. Das ist weit, so weit, dass einem ganz kalt wird. In einem solchen Moment weiß ich nicht mal, dass es mich gibt. Was glotzt dir die Nacht an? Unsere Schüssel ist erst mal im Arsch. An die kannst du ein Schild machen? In mich können sie hineinscheißen. Das heißt? Vergiss das morgen. In Berlin. Wir laufen. Wartet den Moment. Jetzt geht's. Ich war nicht mehr in einer Stadt seit dem Hirntod und der war in Stuttgart. Also fast dasselbe wie da leben, nämlich so wie alle. Aber jetzt ist's einfach und ich weiß, von ihrer Empirie brauchst du nur noch Blut saufen. Ich konnte sie hören. Mit jedem Schritt weiter, nach Osten, wie sie Musik machten. Das Prinzip Mensch killt die Sau, wie sie telefonierten über T-Rex. Ja, Mann, T-Rex, unhörbar, nur über das Magnetfeld zwischen den Breaks. Genial. Ride it on out like a bird in the skyways. Ride it on out like you were a bird. Fly it all out like an eagle in a sunbeam. Ride it on out like you were a bird. Well tall head like a tweed in old days. Well tall head and a tattooed gown. Ride a white swan. Catch a right star and place it on your forehead. Say a few spells and baby, there you go. Take a black cat and sit it on your shoulder. And in the morning you'll know all you know. Wenn ich gesagt habe, dass ich nicht wusste, dass es mich gibt, dann tut's mir nicht leid. Sau glatt. Berlin. Die Restauration überall. Vögel. Und wie? Kriegt man die Tür dicht? Exkurs. Exkurs. LSD. Geschichte. LSD. In den 60ern. Chemie. Aktuelle Lage. LSD. Ist. Die Stachelbeertorte. Hat ihr Kind Geburtstag? Am selben Tag. Mit Josef Goebbels. Und sie lauschen dem unendlichen Ausgang deutscher Geschichte. In einem dieser schrecklichen Passivhäuser. Ohne Erinnerung. Wieder schillernd nach verstummender Gespräche. Auf der Gnu von Fliegen. Besetzten. Ausscheidung sich antrifft. Stille Natur. Extrem gedämmt. Mehrfach isoliert. Ohne ein einziges Lösungsmittel. Überdosierung stellt kein Problem dar. Ich hatte Jahre keinen Film gemacht. Wozu? Die Lichtkunst war draufbleiben. Auf Sachen. Ich lag auf dem Schreibtisch. Und alles passierte. Das kann nicht laufen, nur was da vorne wieder hell wird, wo noch keiner weiß. Ob Licht nur brennt, damit niemand da ist, nur ihr Kapital. Vielleicht ist einfach, weil nicht weit nur ohne Blut. Tut alles weh. Mit wem quatschst du? Oder es geht schon wie beim alten Mann einfach selber an dir runter. Gibt es die Chance auf Logik? Nein. Ich konnte sie hören in der Nacht, als sie kamen. Es roch nach Heil Hitler, nach Mülltrennung. Glanzlose Rückkehr in den Verwertungskreislauf im Pestlicht der Nachwelt. Bassdrum, Windshield Noise Reduction. Zwischen Glotze und Eisprung. Durst bildet die Gasse. Ey, Jungfuhl, geil. Aber nicht mit dem Hakenkreuz, Freundchen. Zweites Kapitel. Das der Standspur verlorener Kriege. Aus dem Kurzfilm der Vergangenheit. Gute Tote, schlechte Tote. Oh. Nicht sterben können, wie es in dem Lied heißt. Mülltrennung seit 1832, Jägermeister. Sing weiter, Miststück. Chase tomorrow. Das Stück Blond. Neben Mark Spitz. Neben der Pappsäule. Das krieg ich. Leer. Wer soll das sein? Ich seh's nicht. Una, glaube ich. Jürgen wird überall erkannt. Schwierig mit dem Ton. Parkett, Fußboden. Vom Wind. Rauschen. Die Äste. Die ist schön seit Rammstein. Darf nicht aufhören, sagt die Industrie. Du musst noch mit der Zunge deinen Rest vom Boden saufen. Ich kapier's nicht. Stirbt die jetzt? Ist ja auch egal. Mich haben sie erschossen und geschleift in jeden Krieg seit 1832. Und ich mach's noch, dass die Frau kommt wie ein Schwein in den Karton. Und es geht durch die Zigarre, auf der steht Deutsche Jagd. Ich sag dir, versau's nicht. Ich weiß nicht, wie viele mich getötet haben. Ich brauch kein Gesicht mehr. Ich spiele Franz, alias Bader. Das Eiserne Kreuz, vergraben im Sand Frankfurts. Mein Ansatz ist mir egal. Nach wessen Idee Blut fließt? Che Guevara oder Tobruk? Mein Sommer ist noch nicht vorbei. Ich bin der Wojciech von Mallorca. Spätheimkehrer, tierisch blaue Augen. Spezialgebiet, Sackgassen, Tiefgaragen. Ein Held, aber mehr noch, much more, im Herzen ein Deutscher. You like to kill? Sehr gut. Ich will diesen Film. Unbedingt. Ich sag dir, versau's nicht. Pass auf, aus ihrer Jacke, da kommt Strahlung. Ein eigenes Telefon. Sing weiter. Ich bin aber nicht Jürgen Vogel. Der hört nichts. Scheiße! Die fotografiert ihn. Ich bleib noch ruhig und erklär's dir, wo du nicht dicht bist. Fick nicht mit Jürgen Vogel. Hol ihn von dem scheiß Telefon weg. Ich dreh ihm den Arm raus, damit er nichts mehr kann. Ich hab's dir gesagt. Mach dein Hakenkreuz ab. Die Dame fühlt sich belästigt, Fixer. Vom Walde komm ich her, ihr Schweine! Zu Fuß von Mogadischu bis nach Stammheim! Sing weiter, Miststück. Hey, come on. Gonna chase tomorrow. Sie müssen raus. Zack, zack. Von zu vielen Flaschen. Was? Der Kopf von einem Hirsch, er sieht nur mich und hat so ein beschissenen Geweih, so ein beschissenes Kreuz. Mogadischu oder Stammheim. Die Toten kümmern niemand mehr ran. Immer mehr Jägermeister. Panik. Wie viel Scheiße geht in einer Nacht? Der Mensch ist frei, dann ist schon wieder morgen. Ein Kanalschacht neben der B1. Chill out der Ratten. Ich sag euch, am Tag liege ich wach und ich schlaf nicht. Aus Angst, es verliert sich, was an Rechnung noch auf ist und ich abkomme. Durch euch von der Linie, die mich trennt von dem Falschen. Nur weil das Ganze ist schon aus Gewohnheit am Arsch euch vorbeigeht und ich nicht mehr warte, sondern gleich abgehe. Der halben Welt ist zu besorgen. Lall. Terroristensau. Dann hört's nicht. Aber es bleibt nur an uns noch Politik. Wenn uns der Kopf fehlt, haben sie gewonnen. Möglich, du weißt viel. Schwester, und du hältst im Arm dein totes Kind. Das ist die Revolution. Das schreit nur noch in deinem Kopf. Ich hab's gewusst. Wir hätten eine gelbe Schüssel nehmen sollen und fahren und bei jedem, der still liegt, am Wegrand könnten wir halten und sagen, Wir sind der ADAC und das wäre wie Essen auf Rädern. Lutsch Fliegen aus dem Kühlergrill. Hier ist kein Blut mehr. Nur noch innere Krankheit. Exkurs. Pathogenese Pop. Bürgerliches Pop. Gesetzbuch. Familienkommentar. Die Frau. Das Auto. Das Kind. Immer wieder. Dieselbe Szene. Wie der Wagen vorbeirast. Das Problem. Die nächste Generation. Ich war noch tot, wie dieser Wagen fuhr. Ungleichzeitigkeit. Ungleichzeitigkeit. Wiederholung als ich war noch tot, wie dieser Wagen Ungleichzeitigkeit. Fuhr. Ungleichzeitigkeit. Die Musik der 70er. Der Bruch mit der Vergangenheit. Mit der Vergangenheit. Schleift die heilige Familie. Für den Markt. Für den Markt. Im Schlamm der Dinge. Dinge. Woodstock. Stock. Oder? Ihre ursprüngliche Akkumulation. Akkumulation. Aus dem Frühtau der Bilder rollt Eisensteins Kinderwagen auf die Kreuzung im Stadtwald. Bis in der endlich weltweiten Kulisse der Traum platzt. Generation Bader. Blair. Witch. Project. Die Kalaschnikow. Eröffnet den Schlussverkauf. Selbst die Toten. Kommen von der Ersatzbank. Leben. Teil 2. Traumhaftes Wachstum. Aus jedem Grab ein Single. Let me get it back. Immer wieder dieselbe Szene. Wer bekommt die Frau? Das Kind. Das Auto. Exkurs. Exkurse. Pathogenes Pop. An diesem Kampf habt ihr weiterzuarbeiten. In diesem Kampf habt ihr eure Bedürfnisse zu entfalten. Und in diesem Kampf ist jeder beteiligt, wo er auch immer sich in dieser Welt befinden mag. Wann sind wir endlich da? Is it wrong to understand? The feel that dwells inside a girl. What's it like to be alone? I liken it to a balloon. Kind. An diesem Kampf habt ihr weiterzuarbeiten. In diesem Kampf habt ihr eure Bedürfnisse zu entfalten. Und in diesem Kampf ist jeder beteiligt, wo er auch immer sich in dieser Welt befinden mag. Denk doch nicht nach, wem du wehtust. Du hast doch deine eigenen Schmerzen zu verwalten, oder? Ja, genau. Und der Hunger, der die an dir nagt. Die sind genug, ja. Was für ein Hunger? Hunger ist nicht nur in Afrika. Es gibt auch noch eine andere Art von Hunger. Wo? Hier? Drittes Kapitel. Das der Verschiebung. Hunger. Und das richtige Bewusstsein. Mitleid erwache. Auf dem Filmball der Hilfe. Ein Herz für Tote. Programmhinweis. Die Toten müssen sich um die Lebenden schlagen. Die Toten müssen nehmen, was kommt. Hey, Vertreter. Wen vertrittst du? Ein ganzes Weib mit einer Hand? Ich? Rüttel, rüttel. Macht er? Zentralverriegelung? Sag ich? Technik. Ist nicht auf Sicherheit, sondern auf Kostenminimierung ausgelegt. Das ist die Mittelklasse. Klarer Selbstmord. Aber schönes Auto. Mir wird schlecht. Spuck's aus, meinetwegen. Warte, bis der Mensch vorbeikommt, der sein Herz zu viel hat? Friss. Lass die. Die ist neu. Die muss aus Schmerz für die Physik noch lernen. Kein Problem, Schwester. Wenn du was kommt, noch nicht gekriegt hast. Du warst tot und wenn schon, neu für dich. Jetzt bleibst du's. Und du frisst, was man nicht aushält. Wenn mein Kinn hängt, dreh ich durch. Ich brauch, wie heißt das noch? Für meinen Kopf. Ich hab's vergessen. Tickst du irgendwas? Das ist dein Defekt, der will, dass du nichts weißt, damit du auf dem Teil fixiert bleibst. Nerv! Hör auf! An dir stimmt nichts mehr, also scheiß auf deine Tüte von Chanel. Das verstehst du nicht. Das ist nicht rational. I dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? Natascha Kampusch, Hannelore Kohl, Christina Söderbaum, Petra Kelly, Andreas Bader. Die Toten sind Laiendarsteller. Die Toten sind auf neueren Aufnahmen nicht zu sehen. Sie bewegen sich künstlich am Rand. Die vielen Städte, deren große Apparatur mit Beginn der Dämmerung ideal das immer gleiche Licht beschleunigt. Gegen den Diebstahl. Gegen eine Berührung. Gegen alle Zeit. Is it wrong to understand? Inside a girl, what's it like to be alone? I like me to a balloon. Alles fliegt auseinander. Das Zimmer, die Zeit, ohne Ordnung. Die um meinen Körper verteilten Bücher und Gegenstände, Lineal und Schere. Leer. Die aufgerissene Packung Adderall XR. Essensreste. Fanon. Die Verdammten dieser Erde. Das Bewegungsbild Kino 1. Deleuze. In der Hitze verblasst. Ich filme mit einer Hand und sah meinen Tod im Fernsehen. Nächsten Donnerstag. Eine Geschichte, die sehr kompliziert ist. Mach schnell. Aus einem Albtraum aufwachen. Ich kenne ein paar Leute. Aus Stuttgart. Dietmar Ü, ein linker Altregisseur. Warum auf der Rückfahrt? Warum später? Der lebt noch? Ich konnte sie hören. Er weiß, sie sind zurück. Und eine ganze Generation sucht nach der Grabstelle. Mit dem Auto durch Deutschland. Noch mehr Sympathy for the Devil. Noch mehr Tote. Ein Gefühl, Franz, so ein Gefühl, als wollte ich der ganzen Nacht die Brust geben. Nächsten Donnerstag um 23.05 Uhr. Der lebt noch. Glaube ich nicht. Der kriegt sein Blut nicht durch die Birne. Infarkt, der Tod von der Stange. Ich wusste, dass es mein Film war. Ich war nicht drauf. Ich meine, Jürgen Vogel war Jürgen Vogel, aber die anderen... Ich wusste, sie würden auf Knien aus mir trinken, wenn ich schlief, warten, wenn ich zu ihnen sprach, Stücke beschädigten Fleisches. Am stärksten das Tiergesicht der Frauen, das Loch im Nacken. Thema Spätkapitalismus. Schlaflos nicht ein. Mal ehrlich, mit dem Kind der schrecklichen Frau in diesem schrecklichen Haus, dieser Splatterfilm, widerlich. Seinen Herzinfarkt so zu vermarkten, der lebt von seinem Namen, total krank. Ich weiß nicht. Oder? Beautiful. Alles war wie damals. Das Zimmer, die Sätze. Keine Schmerzen. Solange die Kamera nicht ausgeht, stirbt man einfach weiter. Beautiful. Sehe ich mich im Spiegel? Sehe ich mich nicht? Beautiful. Beautiful. Nochmal, komm. Das Knie. Beautiful. Beautiful. Gibt es den Tod oder gibt es ihn nicht? Ja, natürlich, sehr. Der ist doch wirklich deutscher Höhepunkt. Das muss man doch schon sagen. Wir sind auf der Krebsgala. Ich bin auf der Toilette. Mausi, süß, was heute Nacht. Heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht. Der muss ja nicht hierhin. Wenn man den Erfolg nicht aushält. Wer hat AIDS vom schwarzen Mann? Ich find's übertrieben. Die Leute strengen sich doch an, oder? Gibt es den Tod oder gibt es ihn nicht? Natürlich, sehr. Der ist doch wirklich deutscher Höhepunkt. Das muss man doch schon sagen. Wenn man ihn kriegt, ist natürlich doppelt aufregend. Ich verfolge das ja schon. Ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Jahr gibt, wo ich mir den habe entgehen lassen, im Fernsehen. Ich habe den auch schon mal live mitgemacht. Und ich finde das schon das Glanzvollste, was man in Europa ja so erlebt. Ja, beautiful. Ja, beautiful. Beautiful, ja. Prachtvoll, die Zahl der Toten. Und ihr habt nur euer Mitleid. Eure beleidigte Trauer. Wie kommt ihr hier auf die Stückzahl? Euer Hunger ist kläglich. Eure lächerlichen Auffahrunfälle. Wohnungsbrände. Flugzeugabstürze. Eure affektierte Folklore des Selbstmords. Der Anschnallpflichten. Der kontrollierten Höchstwerte. Ich will auch Krebs haben. Gemeinsam gegen Leben. Euch bleibt das bessere Denken. Eure Analysen, euer ganzer 1, 2, 3 Müll. Als Reinerlös. Gestiftet den Toten von morgen. Morgen. Für Afrika. Für Asien. Sie werden euch doch nur beschämen. Wieder das Endspiel verpasst. Ihr werdet nie mehr Weltmeister. Nie mehr. Nie mehr. Beautiful. Beautiful. Beautiful. Beautiful. Aus meinem Infarkt wurde ein Film. Ein Spiel, in dem man nur gewinnen kann. Zwischen AIDS und Berlinale. Ein Shuttle-Service. Der Tod funktioniert in beiden Richtungen. Ein glanzvolles Comeback. Skalpiert und auferstanden. Allatmliche Vorfahrt am roten Teppich. Wie neu. Mein Name im Geschrei der Fotografen. Nerven diktieren mein Lächeln. Geschminkt für den Gang durch das Spalier der Toten. Das Licht der Kameras zog sie an, einsam, universal, verrückt nach dem Ende. Wiewohl, man weiß, dass auf den Bildern niemand zu sehen ist. Dankeschön. Gibt es die Jahre? Sind die Toten echt oder nicht? Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich muss improvisieren. Ich habe mein erstes Kleid angezogen, weil meine Zeit vorbei ist. Meine Haare toupiert. Ich spiele gut rum. Trümmerfrau. Wiedergängerin geschlossener Abteilung. Der große Body Switch 68 macht mich zur eigenen Tochter. Tote Kollegin, verschiedenster 9. im November. Ihr Ziel? Politik. Ihr Problem? Licht. Allergie. Aus dem Leben einer Barbie. Nie Nippel an den Brüsten. Auf alles verzichtet. Eine gute Mutter. Genetisch. S-Bahn? Oder Lampenkabel? Für eine Nacht voller Seligkeit. Oder den Sturz der Regierung. Das weder noch meines Lebens in den abgedunkelten Bungalows der Vorstädte hat mich trainiert. Lange Wartezeiten. Schlau wie Brustkrebs. Der Kopf meines Rudels. Die Stadt still. Die Erzählpassagen sind gekennzeichnet. Sie kriechen ins Auto. Ein Block weiter. Bendlerstraße. Die Haut reißt an der dünnsten Stelle. Ein Blick zurück. Schmetterlinge aus den Augenhöhlen. Nach dem Griff ins Leere. Bunter Staub an den Händen. Ein Experiment von Anfang an. Immer wieder der Gedanke, aufhören. Eine einzige Haarspülung erreicht mehr als jeder Film. Am selben Abend. Wir fahren weiter. Zurück nach Stuttgart. Alles muss noch einmal gedreht werden. Größer. Jetzt mit dem Geld von Universal. We need it. Kind of deep. Dietmar. Ein Film lebt von seiner Idee. Let it rock. Lass die Toten synchronisieren. Ich spiele Margit. Die scheiße aussieht. Durch ein Loch in der Tüte, allein mit der Stimme. Eine echte Alternative zum Tierschutz. Der letzte Schrei aus Wien. Bemackt. Eindeutig zu lange im Keller. Ich hab die Welt noch nicht gesehen. Vielleicht deshalb. Von allen am wenigsten tot. Prädestiniert für eine Rolle mit Gesang. Ich hab mit Godard gedreht. Ein Einzelschicksal. Meine Tränen laufen im Fernsehen. Say a few spells and baby, there you go. Da da da da di di da. Da da da da di di da. Alle improvisieren. Die Kinder, die Senioren, ohne Information, was läuft. Wann kommt das Hüftgelenk? Wann kommt das Sandmännchen? Wir wissen gar nichts. Ein neues Projekt, das Leben, Arbeitskonzept. Null Fehler, für RTL vielleicht. Ich weiß noch nicht mal, wo wir sind, ehrlich gesagt. Wir warten. Nicht das richtige Licht. Nicht spät genug. Für Oktober. Die nageln dich an die Wand. Die vergessen nie ihr Geld. Zurück nach Stuttgart. Straßen, Passanten. Bilder der in die Planung gerutschten Realität. Splatter der Architektur. Splatter einer zunehmend unbekannter werdenden Gegend. Ein Kriegerdenkmal. In den Häusern hat man die Fenster vermauert. Das Volk macht das Licht aus. Zonenrand. Fallen Schatten über das Lenkrad. Erste Muster auf dem Rücksitz. Fleckige Panik. Die Landschaft schwenkte wieder auf den dreckigen Parkplatz. Erleichtert. Jedes Mal, wenn niemand zu sehen ist. Ein leerer Benzintank. Leere Gesichter. Leonard Kuhn im Webpelz Bertoluccis. Haltestellen, wo der Bus nicht mehr fährt. Deutlich gesunken. Der Mehrwert der Bilder. Sehr einsam. Nach Stuttgart. Wir reden nicht. Ich filme. Gaststätte Mehring, halb im Schlaf. Wo ist die Scheißgrenze? Sie sagen morgen. Morgen fahren wir zurück. Letztes Kapitel. Das der endlichen Attraktionen. Venedig. Der deutsche Beitrag. Schweinegrippe. Außerhalb des Wettbewerbs. Frauen in unnatürlicher Haltung. J'adore Fassbinder. Sie können das aber auch gerne in eine der unter ihrem Sitz befindlichen Tüten ausflocken. Vollsperrung der Gegenwart, Wien. Wien, nur du allein. Niemand hat die Ehre, Herr Minister, niemand, langweilig nicht. Ich könnte Ihre Frau trinken, nur aus Mitleid mit Vuitton. Den Hals ihr sperren, bis es kommt wie Blut aus einem Gartenschlauch. Ein Sieg für die Haute Couture. Danke, danke. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Moment. Was? Why are you already leaving? Herr Lugner, was war jetzt? Was war denn los? Was war denn los? Warum? Warum fahren Sie schon weg? Gespräche. Abfahrten. Schnell zusammengeschnitten. Szenen bar jeder Hoffnung auf ein Ende. Eine Art Krankheitseffekt. Die Plane des Sauerstoffzeltes, die zur Seite fährt, das Lächeln der Nachtschwester mit dem Blut fürs ORF. Ich montierte alles gleich auf dem Rücksitz, während wir fuhren. Er ist total irre. Er lässt Jürgen ein Schwein beißen. Wir mussten aussteigen. Ich glaube, er hat ihm sogar was gegeben. Dem Schwein. Ein ununterbrochener Rohschnitt, taktil und optisch. Die Krankheit der Schweine. Erste Fälle. Der Ausbruch folgte den Festivals. Oh, Dankeschön. Thank you very much. Happy, happy, happy. I'm touched. You've been doing to me. I must cry. Wien hinter uns, vor uns Venedig. Wir drehten weiter, während sie den Virus verteilten. Nüchtern betrachtet, H1N1, natürlich mit Jürgen als Besetzung. Vogelgrippe? So what? Pressekonferenz. Achtung, das ist kein Test. Achtung, das ist kein Test. Hier spricht das Kommando. Letzte Schäden des zentralen Nervensystems. Achtung, das ist kein Test. Hier spricht das Kommando. Letzte Schäden des zentralen Nervensystems. Achtung, das ist kein Test. Hier spricht das Kommando. Letzte Schäden des zentralen Nervensystems. Achtung, das ist kein Test. Hier spricht das Kommando. Sagt ihnen, die brauchen noch viel mehr Deformation, damit ihr beschissenes Paradies nicht abkackt. Auf Englisch. Thank you. Bester ausländischer Film. I'm so happy. I could not speak, and my eyes failed. I was neither living nor dead, and I knew nothing. Looking into the heart of light, the silence. Tanzschüler, Rundfunkräte, außerhalb des Wettbewerbs Frauen in unnatürlicher Haltung. Immer kürzer der Abstand zwischen Sterben und Leinwand. Der Verbrauch wird höher. Was bisher geschah, einfach die Belichtung des Eiweiß. Ich rauche, werfe ein, lasse die Kamera laufen. Simultan, das Wort heißt, simultan, wie sie weiter killen. Exkurs. Deutsche Romantik rutschen der Realität eins. Die Rezeption in der Zerstreuung, die sich mit wachsendem Nachdruck auf allen Gebieten der Kunst bemerkbar macht und das Symptom von tiefgreifenden Veränderungen der Aperzeption ist, hat am Film ihr eigentliches Übungsinstrument. Die Zahl der Schweinegrippeninfizierten in Deutschland steigt immer schneller. In seiner Schockwirkung kommt der Film dieser Rezeptionsform entgegen. Wir sind mit völlig neuen Risiken konfrontiert und der enge Austausch. Nosferatu schaut von ihrem Hals auf. Morgenlicht streicht über das Gebäude, über die Straße vor dem Fenster. Wieder Nosferatu. Er versucht zu fliehen, wird jedoch vom Licht der Sonne getroffen. Er vergeht in einer Wolke aus Rauch. Der Meister ist tot. Hey, Alter, sorry. Zu spät für den Abspann. Lass dich nicht provozieren. Die Nächte, die Ruhe, am Tag, wenn wir schlafen, ganz draußen, so nah. Alter! Uns bleibt immer Wismar. Exkurs deutsche Romantik. Rutschen der Realität 2. Die Lage wird dadurch so kompliziert, dass weniger denn je eine einfache Wiedergabe der Realität etwas über die Realität aussagt. Eine Fotografie der Kruppwerke oder der AEG ergibt beinahe nichts über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht. Die Verdinglichung der menschlichen Beziehungen, also etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus. And the winner is sucking blood. I'd like to thank my mom and dad and all the people of sucking blood. I really appreciate what you've been doing to me. I am. Oh my God. Oh, thank you. Thank you. Bester ausländischer Film. I'm so happy. Really, I'm so happy. Wir sind alle sehr überrascht. Wir haben wirklich nicht damit gerechnet. Wirklich. Merkwürdig. Wie alles Verlorene hier zu einem Bild zurückfindet. Klimatisiert. Der Blick aufs Meer. Die Trauer darüber, dass ein Augenblick missglückt. Alles geht ja in die Verlängerung. Palmen. Ähnliche Sätze aus immer gleichen Gesichtern. Musik, die lange gespielt war. Sucking Blood räumte ab ohne Ende. Jürgen war wundervoll. Margit, Gudrun. Wir waren alle wundervoll. Okay. Beim Aufwachen vielleicht ein graues Gefühl auf der Brust. Aber tot glaube ich nicht. You're gonna look fine. Be primed for dancing. You're gonna trip and glide on the traveling plane. Your diamond hands will be stacked with roses. Wie der Wagen vorbeirast. Wiederholung als ich war noch tot, wie dieser Wagen und Gleichzeitigkeit. Fuhr. Die ganze Murnau-Scheiße. Weil ich sicher habe, das ist der Dreck, aus dem wir sind. And rip in the arms of a changeless madman. A dancer lies away on the ballrooms of talk about day, I'm talking about night time, when the monsters call out the names of men. Dann bin ich eben tot, Herr Froben, das ist doch nicht schlimm, nur alt ist ja da. Aber hören Sie, spricht man so vom Tod in Ihrem Alter? Ach, aufs Alter kommt ja dabei doch nicht an. Man ist ihm immer nahe dem Tod. Und es ist auch ganz gut, wenn man ihm ab und zu ein bisschen zulächelt. Zumindest den Zuschauer für eben diesen Trend nach rechts zu sensibilisieren, dass er den eben nicht so simpel und schlicht und bewusstlos mitmacht, wie das mal gewesen ist. Your diamond brought, hey, you have got a gold gangster. John Lennon knows your name. And I've seen his. Ich bin jetzt sowas von am Ende. Also aus mir kommt eigentlich nicht mehr viel raus. Ich kann eigentlich nur noch... mir jetzt erstmal eine Pille ein. Genau, ich bräuchte eigentlich auch eine Pille, aber das ist dann auch ein bisschen zu viel für mich. Also ich glaube, ich gehe einfach ins Bett. Willst du die Hälfte abhaben? Nee, danke. Nee, ich bald. Ich gehe einfach ins Bett. Ich schlaf. Bis morgen Abend. Das war WDR 3 Open mit Sucking Blood von Edgar Lübcke. Mit Kathi Angerer, Astrid Meierfeld, Herbert Fritsch und Dietmar Müß. Musik und Ton Joker Nies und Ernst Geider Hartmann. Regie Edgar Lübcke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2010.